Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Erstes Abenteuer, die olivgrünen Makrelen. Episode 3, die violetten Tiger. What the fuck? Ich erschieße ihn oder sie mit meiner Smith & Wesson. Ich kann ja nicht besonders weit weg von der Person stehen. 2 Meter, nicht mal. Dann erschieße ich sie. Meine Fertigkeit, Umgang mit Waffen. Knarre habe ich immer dabei. Du erschießt die Person vor dir. Erst in den Kopf und dann 2-mal in die Brust. Es ist eine Frau, wie du feststellst, als sie tot im Flur des 4. Stocks vor dir liegt. Alter. Vielleicht war das ein wichtiger NPC. Ich gehe runter und sehe nach, was im 3. Stock los ist. Roger, over, Ende aus. Gut. Währenddessen ist Alba beim alten Ehepaar. Wie gehst du vor? 2. Stock, ja? Ja. Falls du darüber nachdenkst, mit ihnen zu springen, die beiden sind wirklich alt und einer der beiden Männer sitzt im Rollstuhl. Kann sich der andere bewegen? Er sieht fit aus, ist aber verängstigt und will nicht von der Seite seines Partners rücken. Ich sag ihm, dass ich seinen Mann nehmen und mit ihm aus dem Fenster springen werde. Er soll uns dann einfach nachsteigen. Er traut sich nicht. Ich rede auf ihn ein. Überredungskunst 10. Es gelingt. Er vertraut dir. Yes. Was hat er auch für eine andere Wahl? Du nimmst den anderen Mann aus seinem Rollstuhl, springst raus, würfel Kraft, um zu sehen, ob du dich verletzt. 11. Du zerrst dir einen Muskel, aber kannst noch stehen. Der andere Mann steigt euch nach und macht dann einen vorsichtigen Sprung nach unten. Woher wusste Alba, dass das ein Ehepaar ist? Ihr seid in Sicherheit und seht dem Haus beim Brennen zu. Währenddessen trifft Lars auf Simon und Bonn, die den 3. Stock schon abgesucht haben. Sie tragen eine junge, bewusstlose Frau mit sich. Soll ich noch weitersuchen? Wir müssen sofort hier raus. Das Gebäude könnte bald zusammenstürzen. Auf diesem Stock sind alle tot. Okay, mir egal, dann halt raus. Ihr zwängt euch vorbei an brennenden Balken und verlasst schließlich das Gebäude über die Feuerleiter im Hinterhof, wo ihr auch auf Alba und das alte Paar trefft, das noch immer unter Schock steht. Ich bringe die Alten zu den Feuerwehrleuten, damit die sich um sie kümmern. Wem genau schreiben wir jetzt eigentlich eine Rechnung? Der Stadt oder den Menschen, die im Haus waren? Alter. Ihr gelangt durch die Gasse hinter dem Gebäude auf die Querstraße, dann wieder auf die eigentliche Straße, an der das Haus steht. Dort wartet bereits Tom, der sich mit Feuerwehrleuten und 2 weiteren Ringerinnen in himmelblauen Spandex unterhält. Worüber reden Sie? Die Ringer vom anderen Verein wollen noch mal rein, weil 2 ihrer Mitglieder noch nicht rausgekommen seien. Ihre Paste müsste schon aufgebraucht sein. Die Feuerwehr rät ihnen davon ab, aber im Grunde ist es ihnen irgendwie auch egal. Die himmelblauen Ringer fragen euch, ob ihr ihre Kolleginnen gesehen hättet. Tom sieht dich an, Juanita. Nö, niemanden. Plötzlich fangen Decken und Wände im Hausinneren an einzustürzen. Der Stahlbeton gibt der Hitze nach. Dann geht alles ganz schnell. Von oben nach unten bricht das Gebäude Stück für Stück in sich zusammen, drückt Staub und noch mehr Rauch aus den Fenstern, bis alles, was bis eben noch da war, in graue Schwaden gehüllt ist. Die beiden himmelblauen Ringerinnen fallen auf die Knie und brechen in Tränen aus. Nein. Tom nickt dir anerkennend zu, Lars. Er nimmt dich zur Seite, um sich ungestört mit dir zu unterhalten. Für diesen Einsatz kriegt ihr jeweils einen zusätzlichen Stärkepunkt. Jawohl. Mhm. Allerdings habt ihr beide Verbrennungen 2. Grades und Lars hat eine starke Prellung an der Brust. Aber dein Char kriegt zusätzlich noch +1 auf Geschick für das erfolgreiche Durchquetschen durch die Luke. Neißenstein. Denk daran. Fortschritte, Skills und Gegenstände nehmt ihr auch ins nächste Abenteuer mit. Verletzungen auch? Nein. Ihr nehmt übrigens auch keine Erinnerungen mit, weil das narrativ voneinander getrennte Handlungen sind. Wenn wir nachher also zum Beispiel das Abenteuer spielen, bei dem ihr Kadetten der Küstenwache seid, dann müsst ihr euch eure Charaktere wie Geister vorstellen, die neu geboren werden in diesen Kadetten, ohne jegliches Wissen über die Ereignisse von den olivgrünen Makrelen, aber dennoch irgendwie ein Fortbestehen der Person. So wie man selbst ja manchmal den Eindruck hat, dass sich gewisse Muster und Erfahrungen in unserem Alltag wiederholen und man sich beginnt zu fragen, ob man hier schon mal war, ob das schon geschehen ist und warum es ständig so wirkt, als hätte unser Leben so etwas wie eine Handlung, ein Skript, als ginge es darum, wieder und wieder unterhaltsame Momente zu kreieren. Aha. Das heißt, unser Einsatz ist vorbei. Ja. Das Haus ist nur noch ein glühender Haufen Abfall. Die himmelblauen Ringerinnen haben sich zu ihrem Van geschleppt. Etwas abseits seht ihr den Mann, der vorhin nach seiner Familie geschrien hat, zusammengekrümmt auf einem Stück Wiese liegen. Er ist eingewickelt in eine Rettungsdecke. Neben ihm sitzt eine Helferin in Leuchtweste, die versucht, auf ihn einzureden. Simon holt ein Kreditkartenlesegerät aus eurem Auto. Es hat eine Swipe-to-Pay-Funktion. Meine Fresse, wie finster. Ich find's geil. Also erst die Children of the Corn-Kinder, die in dem albtraumhaften Luxus-Apartment mit dem blutigen Hund spielen. Und jetzt die Nummer mit den verbrennenden und weinenden Menschen. Und zum Schluss das EC-Gerät auf dem Tisch. Puh, dachte, das wird eher so ein witziges Pen and Paper. Bisschen skurril, bisschen spannend. Viele Texte von David de Coyle haben eine dunkle Note. Jemand hat mal über seine Arbeiten gesagt, dass man beim Lesen und Spielen das Gefühl habe, dass unsere Realität nur zwei Dimensionen habe. Und de Coyle führt uns an den ganzen 2D-Aufstellern vorbei und wir sehen plötzlich die Gebäude von innen, ein Querschnitt durch einen Körper und so weiter. De Coyle hat eine Zeit lang, fast 2 Jahre, einen Blog betrieben, in dem er über seine Arbeit und überhaupt sein Leben in Miami geschrieben hat. Den Blog gibt es nicht mehr, aber irgendjemand hat Kopien davon ins Netz gestellt. Auch wenn de Coyle jetzt schon seit längerem nichts mehr veröffentlicht hat, gibt es auf Reddit noch immer eine kleine verschworene Fangemeinde, die sich der Analyse seiner Texte verschrieben hat. Über ihn selbst weiß man eher wenig. Zum Beispiel, dass er in Pirmasens geboren ist, weil seine Eltern damals in Kaiserslautern stationiert waren. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, also, es gibt da eine Theorie, die relativ populär im Subreddit ist und die behauptet, dass all seine Arbeiten geprägt sind von einer persönlichen, traumatischen Erfahrung, die all seine Texte und Pen and Paper immer wieder umkreisen. Was diese Erfahrung war, ist nicht klar. Aber die Theorie legt nahe, dass da etwas gewesen sein muss, das ihn schleichend traf, weil sich nach und nach etwas Dunkles in seinem Leben offenbarte. Und es ist in der Tat auffällig, wie seine Pen and Paper davon geprägt sind, dass diese recht harmlos beginnen und sich dann nach und nach ein Fenster zur Finsternis öffnet. Seit wann beschäftigst du dich damit? Seit etwa einem Jahr. Jesus Maria. Krass. Und wie bist du auf den Typen gestoßen? Ist ja schon eher Nischenzeug, selbst für Pen and Paper. Erzähle ich euch später. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Sprung zurück in der Zeit. Wir sind wieder bei dir, Belit. Du bist allein im Vereinshaus. Die anderen sind erst vor ein paar Sekunden mit dem Van rausgefahren zum gemeldeten Brand. Das Tor fährt sich gerade automatisch wieder runter. Was willst du tun? Geh ins Internet. Wie war das? Es gibt einen Aufenthaltsraum, den Trainingsbereich und das Büro. Und oben gibt es noch eine kleine Wohnung, aber die ist abgeschlossen. Mhm. Da können Mitglieder übernachten, sich duschen und so weiter. Euch hat man aber noch nicht den Schlüssel gegeben. Den bekommt man erst, wenn Tom und Lisa davon überzeugt sind, dass ihr ein fester Bestandteil des Vereins seid. So wie ich zum Beispiel. Du bist nicht hier. So, dann gehe ich jetzt erstmal ins Büro und schau, was ich finde. Du läufst mit deiner Krücke ins unbesetzte Büro. Gut. Es ist nicht viel größer als eines dieser Wärterhäuschen an Bezahlparkplätzen, vielleicht 2x2 Meter. Es gibt einen Schreibtisch mit Computer, ziemlich viele Aktenschränke und in einer Ecke steht allerlei Kommunikationstechnologie rum. Also nicht nur das Telefon, sondern auch eine Amateurfunkstation, 2 an verschiedene Geräte angeschlossene Kopfhörer, ein großes Mikro, ein Faxgerät. Außerdem liegt da ein Game Boy Advance rum. Jemand hat zuletzt Pokémon Saphir gespielt. Wo ist eigentlich diese Lisa, die wir noch nicht getroffen haben? Sie könnte oben sein, in der Wohnung. Sie könnte jeden Moment durch das Tor laufen oder aber viele Kilometer entfernt sein. Das weißt du nicht. Dann durchforste ich erstmal den Computer. Du hast es wahrscheinlich erahnt. Der Computer ist passwortverschlüsselt. Aber ich bin technisch begabt. Kann ich nicht über den abgesicherten Modus rein und das Passwort resetten? Also Boot und F8? Du setzt erfolgreich das Passwort zurück und bist angemeldet. Ja. Werden die halt checken, dass jemand das geändert hat. Aber okay. Du landest auf dem Desktop. Er ist zugemüllt mit Download-Files und Ordnern. Muss ich dir jetzt haargenau sagen, was ich anklicke? Müssen wir uns jetzt das ganze Betriebssystem vorstellen, mit den ganzen Unterordnern und Programmen? Ich will ja sicher mal einen Blick in deren Postfach werfen. Aber was ist, wenn die Thunderbird für ihre E-Mails benutzen und ich keinen Plan von dessen Benutzerinnenoberfläche habe? Es reicht, wenn du mir sagst, ich suche auf dem Computer nach Geheimnissen, dass du gut mit Technik kannst, hilft dir dabei. Allerdings bist du nicht besonders intelligent. Lol. Würfel unter 10, um etwas zu finden. Okay. 12. Schwierig. Informationen mit Sprengkraft findest du nicht. Allerdings stößt du auf eine E-Mail-Korrespondenz der vergangenen Woche, die Tom und Lisa mit Leuten von einem Verein namens Die Goldenen Ratten hatten. Die Rede ist davon, dass irgendein Plan fehlgeschlagen sei. Hier ein Auszug aus einer der E-Mails. Waren in diesem japanischen Restaurant in Flagami. 5 von uns, die kommen rein, ahnungslos. Haben sich aber mit Stühlen und Tischbeinen gewehrt. Einen haben wir abgestochen, der Rest ist entkommen. Haben sie gefangen nehmen können. Komplette Katastrophe. Die Kollegen von oben haben ihn aber schon wieder rausgeholt. Ich rufe euch nachher an. Schlauer wirst du aus den E-Mails nicht. Dann würde ich gerne die Aktenschränke durchsuchen. Das Durchforsten kostet dich viel Zeit, weil es so viel ist. Letztlich findest du nichts. Die meisten Dinge sind Rechnungen und irgendwelche belanglosen Dokumente. Allerdings gibt es einen kleinen Schrank, der abgeschlossen ist. Ich habe mein Multitool aus der Dauerwerbesendung dabei. Besonders geschickt bist du nicht, aber mit ein bisschen Gewalt kriegst du das Ding auf, wobei du aber das Schloss zerstörst. Du findest einige weitere Überweisungsnachweise, allerdings mit wesentlich größeren Beträgen, die du nicht zuordnen kannst. Außerdem liegen da einiges an Bargeld, mehrere Festplatten, USB-Sticks und ein fetter Aktenordner mit der Überschrift Die violetten Tiger, / Elsa Green. Was steht da drin? Es geht um einen anderen Ringerverein. Unter anderem findest du Steckbriefe sämtlicher Mitglieder des Vereins mit zahlreichen Informationen. Privatadresse, Eintritt in den Verein, vorherige Berufstätigkeiten, Leidenschaften, Ängste, Kontaktpersonen, Verletzungen, Adressen von Familienangehörigen. Darüber hinaus gibt es mehrere Transkripte zwischen den Mitgliedern. Es scheint, schlussfolgerst du, als hätte man deren interne Telefon- oder Funkgespräche abgehört. Ah, Green. Das sind die von nebenan, die alle so hassen. Die Dings am Anfang erwähnt hatte. Bonn. Ja, genau. Okay. Du findest außerdem zahlreiche Feldnotizen und Protokolle, abgeheftet unter Amir. Dort versammeln sich detaillierte Protokolle über deren Tagesabläufe, Routinen etc. Offensichtlich haben die Makrelen, also ihr, jemand aus euren Reihen bei diesem Verein eingeschleust. Am meisten Notizen gibt es zur nur 24 Jahre alten Leiterin des Vereins, Elsa Green. Hier ein Auszug aus einem Bericht betitelt mit Green und Ringen. Green ist mit dem Ringen und dem regelbasierten Kämpfen aufgewachsen. Ihr gesamtes Leben bestand aus Nahkampf, Grind und Hornhaut. Als die Greens, Vater Lloyd, Mutter Norma, Bruder Lind, von Parkplatz zu Parkplatz zogen und alle paar Monate den Wohnort wechseln mussten, weil ihr Vater sein Geld als Leiharbeiter verdiente und ständig zu unterschiedlichen Großbaustellen geschickt wurde, verabredete sich Green schon als kleines Mädchen mit den Nachbarskindern anderer Leiharbeitereltern dazu, Reifen anzuheben und umzuwerfen und wieder anzuheben. Nach Möglichkeit wurden wohl auch große Steine gestemmt oder sich mit Hunden geprügelt. Elsa sei deshalb abends oft verschrammelt und verbeult nach Hause zurückgekommen. Nach dem Umzug der Familie in ein Haus in der Terrence Street 2312 fing Green als Schulringerin an. Mit 14 Jahren suspendiert, weil sie den alkoholkranken Vater einer Schulkameradin in dessen Wohnung zusammengeschlagen hat. Trotzdem Stipendium fürs Ringen an der UM, Einladung zu US-amerikanischen Qualifikationen für die Olympischen Spiele in London. Dann jedoch schwere Verletzung, frühzeitiges Ende der Karriere, Eröffnung des Vereins Die Violetten Tiger zusammen mit Felipe Milia. Also unsere Nachbarn. Du blätterst in der Akte weiter, als dir plötzlich jemand eine Hand auf die Schulter legt. Es ist Lisa. Sie sieht dich mit Papieren in der Hand, die du definitiv nicht in der Hand haben solltest. Ich kann ja ganz okay lügen. Die Situation ist eindeutig. Die Papiere, das kaputte Schloss. Ja. Javier, wärst du so nett, mir nach oben zu folgen? Lieber nicht. Javier, wärst du so nett? Ich gehe nicht mit. Javier, was ist das Letzte, was du sehen willst? Oh, oh. Du hättest auf der Couch bleiben sollen, Javier. Dein Bein tut dir doch sicherlich noch immer weh. Am besten, du ruhst dich oben aus. Ich ruf die anderen. Unbedingt. Ich ruf die Polizei. Ganz liebe Grüße. Ich hol mein Handy raus. Sie nimmt sich ruckartig in den Spitzkasten. Ich wehre mich. Du wehrst dich, hast aber keine Chance. Diese Frau hat schon über 250 ausgewachsene Alligatoren aus Kreuz gedreht und unter die Erde gebracht. Selbst ohne deine Verletzung am Bein hättest du keine Chance. Euch trennen Welten. Mühelos bricht sie dir den linken Unterarm, bricht dir dein Handgelenk, dreht deinen rechten Fuß einmal um 180 Grad. Sie renkt dir deinen rechten Arm aus, tritt dir die Kniescheibe aus. Du schreist die ganze Halle zusammen. Nach außen gelangt kein Laut. Ich krieg aber auch nur auf die Fresse. Dein Körper schüttet so ziemlich alles an Chemie aus, was man ausschütten kann. Du fühlst dich, als würdest du gerade aus einem Traum aufwachen. Lisa wirft dich über ihre Schulter. Sie schleppt dich zur Treppe nach oben. Du versuchst, dich nochmal zu wehren, beißt ihr in die Schulter. Daraufhin nimmt sie deinen Kopf und knallt ihn gegen die Betonwand. Beim dritten Aufprall verlierst du das Bewusstsein. Normal. Ah, der Kunde mit dem Kindergeburtstag war Bulle. Yes. Deshalb, liebe Grüße, okay, okay. Ah. Deine Aktionsphase ist damit jetzt erstmal beendet. Das heißt, wir springen jetzt noch ein zweites Mal in der Zeit. Weil, also ich muss zugeben, dass von allen Erzählpfaden, die das Storybook antizipiert und die ich mir ausgemalt habe, hätte ich am wenigsten mit diesem gerechnet. Aber gut, Lars und Juanita finden sich am nächsten Tag wieder im Vereinshaus ein. Alle Vereinsmitglieder außer Javier sind anwesend. Wo ist Belet? Javier, sorry. Die Frage stelle ich an Lisa. Er hatte gestern starke Schmerzen. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich mindestens eine Woche schonen. Ich schicke ihm heute eine Sportärztin meines Vertrauens vorbei. Moment, aber... Falls du darauf hinaus willst, nein. Ihr habt keinen triftigen Grund, um Lisas Aussage anzuzweifeln. Hä? Ihr kennt Javier schlicht nicht gut genug. Habt keinen Kontakt zu ihm, abseits des Vereins. Ihr glaubt Lisa also selbstverständlich. Warum solltet ihr nicht? Ist das jetzt sowas wie eine unsichtbare Wand in einem Videospiel? Nein, das ist keine unsichtbare Wand. Im Gegenteil. Unsichtbare Wände sind immer ein Bruch in der Narration, eine Verkrüppelung der fiktionalen Welt, die dir sagt, hier darfst du nicht lang, das sollst du nicht tun, weil das so nicht von uns geplant ist. Unsichtbare Wände machen keinen Sinn innerhalb ihrer Welt. Sie erfüllen lediglich eine außerfiktionale, spielmechanische Funktion und sind fast immer Folgen konzeptioneller Mängel. Genauso wie es der Tod der Game-Over-Screen in den meisten Fällen ist, wo es nach dem Sterben einfach weitergeht, als wäre nichts gewesen, weil die Unterhaltung nicht zum Erliegen kommen darf. Und deshalb wundert sich dann auch keiner, dass du wieder da bist. Aber für dich bricht für einen kurzen, aber entscheidenden Moment die Fiktion komplett in sich zusammen, wenn du wieder dasselbe Gespräch führst, wieder dieselbe Aufgabe erfüllst. Das ist das eine. Aber das, was hier gerade in unserem Fall passiert, eine solche Sackgasse der Gesprächsführung, ist das Gegenteil von einer unsichtbaren Wand. Denn die Unmöglichkeit oder Unwahrscheinlichkeit des Anzweifelns an Lisas Aussage über den Verbleib von Javier ist vollkommen logisch. Oder anders. Wenn wir beim Bild der Wand bleiben wollen, dann wäre das eine für alle Figuren dieser Welt sichtbare, greifbare Wand des Erwartbaren. Und genau innerhalb dieser Wände spielt sich doch auch unsere eigene Wirklichkeit ständig ab. Alles, was wir tun, richtet sich danach aus. Als hätten wir fast keine Wahl über den Ausgang einer Interaktion, eines Tages, eines Einsatzes, eines Krieges. Und so wie du niemals auf die Idee kämst, hier vor uns auf den Tisch zu pissen, genauso wenig kämen Juanita oder Lars auf die Idee, an Lisas Erzählung zu zweifeln, nachdem sie doch mit eigenen Augen gesehen haben, was der Alligator mit Javiers Bein angestellt hat. Das ist ein kosmisches Gesetz des Lebens. Seit wann interessierst du dich für solche Themen? Aber es liegt doch jedes Mal letztlich in deinem Ermessen als Game Master. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, also falls mich Lisa vorhin getötet hat, wovon ich ausgehe, dann könnte ich doch sagen, Ich suche euch als mein Geist in euren Träumen heim und berichte, was mir widerfahren ist und was ich über diesen zwielichtigen Verein in Erfahrung gebracht habe. Kommt euch das bekannt vor? Was? Dass ihr manchmal den Eindruck habt, jemand anderes hat Kontrolle über eure Entscheidungen. Fragst du das oder sagt das jemand vom Verein? Ich frag nur, ob ihr nicht manchmal daran zweifelt, alles selbst in der Hand zu haben und ihr euch vor genau solchen Wänden wiederfindet, die offensichtlich einen Sinn erfüllen, den ihr aber nicht versteht. Bezahlt dir die Bundeswehr jetzt Philosophieseminare oder verbringst du zu viel Zeit auf 4chan mit ESO-Verschwörungstheorien? Ich habe schon richtig ein Sitzen, merke ich gerade. Alba könnte Tom doch darauf ansprechen, dass sie gesehen hat, wie er beim letzten Einsatz auf einen dieser anderen Ringer los ist. Tom gibt Juanita zu verstehen, dass er nicht weiß, wovon sie redet. Er wendet sich von ihr ab und nimmt Lars auf die Seite, um mit dir im Vertrauen etwas zu besprechen. Ich habe das mal hier auf einen Zettel geschrieben, also was er nur dir sagt, lies dir in Ruhe durch, was auf dem Zettel steht. Und was machen wir jetzt? Der Einsatz beginnt in Kürze. Kann ich mich auf dich verlassen? Sicher. Wir rücken jetzt aus, um alles vorzubereiten. Nur ich? Oder kommt sie auch mit? Nein, Juanita bleibt hier. Das allein? Allein. Du kannst dir für den Rest des Tages freinehmen. Darf ich eine andere Aktion durchführen? Natürlich. Dann würde ich gerne, sobald alle ausgeflogen sind, heimlich zu unseren Nachbarinnen rübergehen. Interessante Entscheidung. Ja. In Ordnung. Tom, Lisa, Bon, Simon und Lars beladen die giftige Gans. Gemeinsam mit ihnen verlässt du das Vereinshaus, das Tom abschließt. Du behauptest, dein Uber würde in ein paar Minuten da sein. Tom steigt ein und sie fahren davon. Nicht unter Sirenen, nicht mit quietschenden Reifen, sondern ganz ruhig. Als würden sie nur kurz Milch holen gehen. Als du sicher bist, dass sie weit genug weg sind, läufst du zum benachbarten Gebäude. Es ist ähnlich klein wie eures. Ein Tor ist runtergelassen, der Vordereingang wurde zugemauert. Rechts geht jedoch ein Weg ab. Er führt zu einer Tür, an der geschrieben steht, die Violetten Tiger, eingetragener Verein. Ich klingle. Du hörst Stimmen hinter der Tür. Nach einer Weile geht ein Schlitz auf und du siehst zwei Augen. Ja? Fragt eine weibliche Stimme. Ich bin von nebenan, von den olivgrünen Makrelen. Ich weiß. Ich misstraue meinem Verein und würde gerne mit jemandem darüber sprechen. Ich bin Anthropologin. Das Visier wird wieder zugeschoben. Du hörst, wie sich Menschen im Gebäude unterhalten. Schließlich öffnet sich die Tür. Eine Ringerin in einem lilafarbenen Spandex steht im Türrahmen. Sie hat ein schönes, wenn auch etwas verformtes und geschwollenes Gesicht. Ein intensiver Geruch von Plastik und Schweiß geht von ihr aus. Sie winkt dich herein. Das Gebäude ist von innen fast genauso aufgebaut wie eures, mit zwei Sofas und einem großen Fernseher in der Mitte, auf dem gerade eine Twitch-Streamerin League of Legends spielt. Der Van steht vor dem heruntergelassenen Tor. Es gibt einen Van, eine Küchenzeile, ein kleines Büro. Mein Name ist Juanita Felix Stefan. Ich bin Anthropologin und studiere seit einigen Wochen durch teilnehmende Beobachtung die Welt der Ringerinnen von innen. Eigentlich bin ich bei den Makrelen, aber... Warum sollten wir ihr vertrauen? Warum nicht Amir? Aha, aha, ja, ja, ja, Amir. Ja, ja, ja, okay, okay. Nicht alle meinen es gut mit uns. Ich bin Elsa, das ist Amir. Die anderen drei sind Anna, Felipe und Jerry. Willst du ein Gatorade? Was könnt ihr mir über die Makrelen sagen? Ein kleiner Verein, der sich bei den falschen Leuten Achtung verschaffen möchte. Welchen Leuten? Kommt darauf an, wo man die Grenzen zieht. Polizei, Bürgerwehr, Todesschwadronen. Die Makrelen haben, wie viele, die eigentliche Aufgabe der Ringerin aus den Augen verloren. Vielleicht hatten sie sie auch nie vor Augen. Tom und Lisa führten zuvor eine Sicherheitsfirma, die viel Gewalt umgab. Wir wollen nur ringen. Wir wollen Menschen helfen, die von diesen Tieren heimgesucht werden. Unwirklichen Monstern aus dem Sumpf, die in ihrem Alltag erscheinen wie Geister der Vergangenheit. Wie ein dunkles Geheimnis, das die Dielenböden hochdrückt. Woher kommen die Alligatoren? Wohin ist der Atlantik verschwunden? Wie sind die Todesschwadronen organisiert? Sie erzählt dir detailliert von den Ursprüngen von den enttäuschten Menschen, die in Ringervereinen gestrandet waren und deren Erwartungen an ein anderes, sinnhaftes Leben enttäuscht wurde. Sie erzählt dir von faschistischen und gewaltbereiten Vereinen, von organisierter Kriminalität und den Verwicklungen der Polizei. Sie erzählt dir lange, dass die Todesschwadronen zugleich organisiert sind und flüchtig wie alle Dinge. Danach fragt sie dich, warum du deinem Verein misstrauen würdest. Ich hab gesehen, wie Tom... Habt ihr das gehört? Wer sagt das? Ich, Amir. Da ist jemand. Auf den Kameras ist nichts. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich was gehört hab. Sagt wer jetzt? Lars, du bist mittlerweile auf dem Dach eures Ziels angekommen. Du hast zwei Handgranaten in den Händen. Neben dir knien Lisa und Simon. Ihr schaut auf die Uhr. Bonn und Tom haben ebenfalls ihre Positionen eingenommen. Du weißt, was zu tun ist. Ihr schaut auf die Uhr. Lisa fängt an, runterzuzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lisa und Simon heben die Stahlabdeckung ab. Du schaust für einen kurzen Moment hinab ins Gebäude. Da sind Menschen, vielleicht ein halbes Dutzend. Deine Hände versperren dir die Sicht. Jemand ruft laut. Du öffnest deine Hände. Sie sind warm. Das war's? Ja. Das war das erste Abenteuer. Was ist denn das für ein Ende? Ein für De Coils Pen and Paper typisches. Insbesondere für seine kürzeren. Man wird in die Erzählung reingeworfen und irgendwann abrupt rausgezerrt. De Coil hat, wie gesagt, auch längere Kampagnen im selben Miami-Universum geschrieben, die allerdings ganz anders gebaut sind. Dauern jeweils über 100 Spielstunden, sind also auf mehrfache Treffen angelegt, sind viel langsamer erzählt und haben ein klares Ende. Er selbst spekuliert in einem Essay jedoch darüber, dass seine kürzeren Abenteuer wie die olivgrünen Makrelen, dass diese Geschichten aufgrund dieser Hineingeworfenheit nie wirklich aufhören, weil es keine Closure gibt, weil so viele Fragen noch offen stehen und die Spielerinnen sich danach noch weiter über die Ereignisse unterhalten werden und sie dadurch am Leben erhalten. Frage. Weißt du als Game Master, was genau passiert ist? Ich meine das Ganze drumherum. Steht zum Beispiel in dem kleinen Storybook da, ob wir die ganze Zeit Todesschwadron gespielt haben? Ich weiß vieles, aber auch nicht alles. Zu genau dieser Frage schreibt De Coil im Manual des Storybooks, dass der Game Master eine große, wenn auch nicht unendliche Freiheit habe, was die Handlung und das Worldbuilding betrifft. Eine seiner wichtigsten Regeln lautet, die Freiheiten der Figuren dürfen niemals größer sein als die des Erzählers. Aha. Bevor ich es vergesse, Lars bekommt für seinen Einsatz auf dem Dach einen zusätzlichen Stärkepunkt sowie eine neue Fähigkeit. Das Unterdrücken von Gefühlen kannst du dir unten auf deinem Character Sheet eintragen. 7 Punkte. I like. Mord wird belohnt. Wieder mal. Hat es euch nicht gefallen? Doch, doch. Ich fand's gut. Ja, ich auch. Irgendwie. Dachte nur, so ein Abenteuer geht länger. Es hätte ja aber auch ganz anders verlaufen können. Erinnert ihr euch, als Tom telefonierte? Ganz am Anfang, als ihr das erste Mal das Vereinshaus betreten habt? Mhm. Ihr hättet ihn belauschen können. Wenn ihr das gemacht hättet, hättet ihr mithören können, dass sie einen Anschlag auf die Tiger planen. Das hätte Belit auch im Büro rausfinden können, wenn er besser gewürfelt hätte. Aber auch völlig andere Dinge sind unbeleuchtet geblieben. Beim Anruf zum brennenden Haus hieß es, dass der Brand vermutlich auf die Feuerlegerin zurückgeht. Dem seid ihr nie nachgegangen. Hättet ihr mehr dazu erfahren wollen, hättet ihr euch erklären lassen können, dass seit Wochen eine Frau gesucht wird, die Feuer an Orten hinterlässt, um daraus ein Theaterstück zu schreiben. Und hätte sich jemand von euch beiden, als ihr am Einsatzort wart, dafür entschieden, nicht das Gebäude zu betreten, sondern lieber das nähere Umfeld zu erkunden, hättet ihr sie vielleicht gefunden, da sie dafür bekannt sein soll, sich ihre Brände immer anzusehen. Und wenn ihr sie gestellt hättet, hättet ihr vielleicht auch etwas über ihr Theaterstück erfahren. warum sie das alles macht, was das mit ihrer Schwester zu tun hat und welche Rolle sie beim spiritualistischen Kongress in Miami spielt. Aber vielleicht hätte sie sich auch selbst angezündet. Nichts hätte so verlaufen müssen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und dennoch hättet ihr natürlich nie die Fiktion wirklich verlassen können. Genauso wie ihr wisst, dass ihr diesen Tisch und diese Waldhütte nicht verlassen könnt, wo sich vier alte Freunde zusammengefunden haben, die sich in den letzten Jahren etwas aus den Augen verloren haben. Und so wie wir wissen, dass wir eigentlich nicht wegen des Spiels hier sind, sondern wegen uns. Wegen den Dingen, die wir mit uns rumschleppen, den Sorgen und Fragen, die wir haben, wenn wir ins Flugzeug steigen, wenn wir ankommen, wenn man seine Arbeit macht, jeden Tag im Schichtdienst. Dafür sind wir doch da. Hast du Tränen in den Augen, Diego? Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Erstes Abenteuer, die olivgrünen Makrelen. Episode 3, die violetten Tiger. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdina. Beli Travier, Tana Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler, Lisa, Lilly Lorenz, Elsa, Claudia Jahn, Amir, André Agranowski sowie Cyril Hilfiger und Sebastian Schwab. Komposition Nikolai von Salwitz. Regie Iris Drügekamp. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.